Jule auf den Menschen ihren Lebensraum. Für den Juden wird das große Geld der Schützen kommt. Nur der Jude beschneidet seine Mütze da. Nur der Jude wünscht sich einen Judenstaat. Deutsche werden euch! Steckt den Juden an die Wand! Deutsche werden euch! Kommt die selber Juden ein! Dann wird Deutschland wieder ganz Deutsche sein! Nur der Juden spricht auf das Dach und vom Tod zerfleisch! Nur der Juden spricht sich selber mit den Menschen gleich! Nur der Juden schüttelt einen Erlogen des Geld! Nur der Juden! Regiert dieser Judenwelt. Deutsche werden euch! Das gegen das Judenpass. Deutsche werden euch! Steht den Juden an die Wand. Deutsche werden euch! Kommt nicht mehr bei Juden ein. Ganz von Deutschland wieder ganz zu Deutschland sein. Deine Mauern. Nur der Jude kann das deutsche Volk des Mordes an. Nur der Jude kennt Geschichten, die nach seiner Heiz. Doch für mich ist der Jude nur der letzte Fall. Deutsche werden euch! Stimmt sich in das Judenpack. Deutsche werden euch! Stellt den Juden an die Wand. Deutsche werden euch! Kommt nicht mehr bei Juden ein. Dann von Deutschland wieder ganz in Deutschland sein. Für Geheimnisse? Das mit den Niggern und Rabbis. Und den Rassenschändern. Und Zock, das sind die Söhne von Kain. Rachel, weißt du überhaupt, was ein Rabbi ist? Na klar. Er hat einen langen, dreckigen Bart. Mit Läusen drin. Und er macht's mit kleinen Kindern. Genauso wie die Nigger. Von hinten machen die's in den Po. Richtig widerlich. Wir sind die Guten. Eines Tages werden wir die ganzen dreckigen Nigger und Juden töten und dann wird alles sauber sein.